das Orakel für den Blick in die Zukunft, das Pendel für den Weg, die Klangschalen für die Harmonie und die Karten für das Glück. Esoterik, die hilft und die Kasse klingelt.